bis vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um meine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Und hört im Herzen auf zu sein.